Zeuge Alfred Wojcicki, Polen, Dramaturg, 57 Jahre alt, 50. Verhandlungstag, 29.05.1964. Nochmal bitte. Alfred. Alfred. Und Sie sind wie alt? 58. Na? Ich glaube 57. Sie werden erst 58. Ja, am 21. Juni. Ja, wir haben aber noch Mai. Ja. Also dürften Sie 57 Jahre alt sein. Sie sind von Beruf? Dramaturg. Dramaturg. Sie wohnen in Krakau? Jawohl. Und Sie sind verheiratet, habe ich glaube ich schon gefragt? Jawohl. Und Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Herr Wojcicki, Sie sind im Jahr 1942 von der Gestapo in Krakau unter dem Vorwurf der Teilnahme an einer Widerstandsbewegung verhaftet worden. Jawohl. Stimmt das? Ja. Sie sind dann nach Auschwitz gekommen, und zwar am 11.06.1942, wo Sie blieben bis zum 11.11.1944. Bis zum 25.09. In Auschwitz I und dann in Birkenau bis zum 11.11. Ja. Wo sind Sie von Auschwitz aus hingekommen? Nach Großrosen. Nach Großrosen. Nun, Wojcicki, Sie sind nach Ihrer Ankunft zunächst in die Quarantäne gekommen und sind dann zum Erkennungsdienst der politischen Abteilung kommandiert worden. Jawohl. Ja. Der Chef war ein gewisser Walter. Bernhard Walter. Bernhard Walter. Und sein Vertreter ein Ernst Hofmann. Ernst Hofmann. Was haben Sie denn dort auf dieser Abteilung zu tun gehabt? Erlauben Sie, dass ich werde polnisch antworten. Die Frau Dolmetscherin wird ja so gut und wird das übersetzen. Es wird mir ein bisschen leichter. Więc początkowo spełniałem funkcje porządkowe w komandzie. W jakim znaczeniu porządkowe? Sprzątanie. Aha. Zuerst habe ich die Ordnung zu halten gehabt. Also ich habe aufgeräumt, ja. Reinigungsarbeiten. Później zostałem Schreiberem komanda. Später wurde ich Schreiber des Kommandos. I równocześnie musiałem pomagać przy robieniu odbitek zdjęć, które były. Und dann wurde ich gleichzeitig eingesetzt, dabei zu helfen, die Aufnahmen zu machen, die zu entwickeln. Fotografischen Aufnahmen. Die Aufnahmen von Häftlingen. Znaczy zdjęcia i więźniów. Nie tylko więźniów, ale i zdjęcia, które były robione na terenie obozów. Überhaupt Entwicklung von allen Aufnahmen, die im Lager gemacht wurden. Die nicht geheim waren. Die nicht geheim waren. Ja. Nun, sagen Sie, haben Sie mit diesem Unterscharführer Hofmann ab und zu auch einmal privat gesprochen? Manchmal. Hat Ihnen der Unterscharführer Hofmann einmal erzählt von einem gewissen, ja, den Namen kann ich schlecht aussprechen, von einem gewissen Tschetschin oder sowas, oder Tschechin oder Tschetschin? Herr Vorsitzender, Franz Malz aus Tschetschin. Ach, aus Stettin. Also. Aus Stettin. Aus Franz Stettin. Malz. Ach, das ist Stettin. So. Das heißt in Polnisch Stettin. Aha. Franz Malz von Stettin. Ja, hat er Ihnen von dem erzählt? No, er war Kapo bei uns, der Malz. Ja, und was geschah mit ihm? Został w 1943 roku wezwany do politischer Abteilung przez... Ich bitte doch oben auf der Tribüne keine Ferngläser zu verwenden. Das entspricht doch nicht hier der Verhandlung. Bitte schön. Он został w 1943 roku wezwany do działu politycznego. W lecie. Im Sommer 1943 wurde er von der politischen, zur politischen Abteilung bestellt. Tak. Do ówczesnego Hauptscharführera Bogera. Zu dem damaligen Hauptsturmführer Boger. Hauptscharführer Boger. Skąd już nie wrócił. Und von dort kehrte er nicht mehr zurück. A następnego dnia Unterscharführer Hoffmann powiedział nam, że został wezwany w sprawie robienia propagandy między zalogą SS. Am nächsten Tag wurde uns von dem Unterscharführer Hoffmann gesagt, dass er geholt wurde wegen Verbreitung der zersetzenden Nachrichten unter den SS-Männern. Ja. I że zachowywał się bezczelnie wobec przesłuchującego. Und dass er dem Vernehmenden gegenüber sehr frech benommen hat. I że Boger zrobił z nim koniec. Und dass Boger mit ihm Schluss gemacht hat. I to było ostrzeżeniem dla nas, żebyśmy zachowywali się przyzwoicie i żebyśmy żadnych rozmów nie prowadzili z żołnierzami SS. Und das soll für uns eine Warnung sein, dass wir uns anständig benehmen und in keine Gespräche mit den SS-Männern uns hineinlassen. Einlassen. Ja. Sie haben Sie diesen Franz Malz dann später noch einmal gesehen? Nein. Sollte das heißen, dass Schluss machen, dass er ihn umgebracht hätte, erschlagen hätte? Naja. So haben Sie es auch, Sie wissen es nicht, Sie waren nicht dabei. Nein, dabei war ich nicht. Ja. Ja. Sie haben dann also an den fotografischen Arbeiten dieser Abteilung des Erkennungsdienstes teilgenommen, nicht, und mitgearbeitet? Jawohl. Wurden Sie auch einmal Kommandoschreiber? Jawohl. Und das war in der Kanzlei und in den Aufnahmearchiven? To było w kancelarii i w archiwie Aufnahmekommando. Tak, tak, tak. Ja. Ja. Nun, warum sind Sie dann noch mal nach Birkenau gekommen am 25. Oktober? Dlaczego pan poszedł do Brzezinki 25 października? Zostałem wyznaczony na transport do Gross Rosen i cały ten transport był naprzód przeniesiony do Birkenau. Ich wurde zum Transport nach Gross Rosen bestimmt und dieser ganze Transport kam zuerst mal nach Birkenau. Aha. Sind von diesem Transport, bevor er nach Großrosen kam, auch noch Leute von irgendjemand herausgeholt und zur Vergasung bestimmt worden? Czy ktoś z tego transportu przed odejściem do Großrosen został wzięty do zagazowania? Jeszcze były jakieś wybiórki? Nie, nie, nie. To był nieduży transport, to było jakieś 20 kilka osób. Nein, das war ein kleiner Transport, das waren so 20 und noch ein paar dazu gewesen. Sagen Sie bitte, waren Sie auch einmal im Bunker Block 11 in Haft? Jawohl. Und zwar noch, wann war das? Vom 25. September 1943 bis zum 11. Oktober 1943. Vom 25. September bis zum 11. Oktober 1943. Und warum sind Sie dort eingesperrt worden? To były tak zwane Gegenmaßnahmen ze strony politischer Abteilung i wtedy aresztowano 52 więźniów. Wyjątkowo, co się nigdy nie zdarzało, wybiórka była wieczorem na apelu i wtedy ogłoszono całemu obozowi, że ci, którzy zostali tutaj przed raport Führera wezwani, ci zostali skazani na śmierć za przygotowywanie powstania w obozie. Das waren sogenannte Gegenmaßnahmen der politischen Abteilung. Und zwar, es wurden 52 Menschen ausnahmsweise am Abend während des Appells ausgesucht. Und es wurde von dem Rapportführer gesagt, dass diese Menschen, diese 52 Personen, zum Tode verurteilt wurden wegen Vorbereitung zum Aufstand im Lager. Przepraszam, poprawka. Nie przez raportfiera, tylko przed raportfiererem staliśmy, a odczytywał to nie raportfierer, tylko Grabner. I mówił także, tak. Są skazani. Also, das war eine kleine Verbesserung. Das wurde nicht von dem Rapportführer gesagt, sondern von dem Grabner. Ja, aber vor, der, vor dem Rapportführer. Wir diesem, standen vor ihm. Vor der sogenannten Kapelle. Bei dem Appell. Ja, während beim Abendsappell. Bei dem Abendsappell. Ausnahmsweise. Ja. Nun sagen Sie bitte, wie lange, Sie waren 17 Tage etwa in dem Bunker drin. Wer hat Sie dort eingesperrt? Kto pana tam zaprowadził, posadził? Jak przyszliśmy na 11 blok, przyszliśmy na 11 blok pod dużą eskortą wzmocnioną. Wir gingen auf den Block 11 unter einer verstärkten Bewachung. Kazano nam się w korytarzu rozebrać do naga. Man befahl uns auf dem Korridor uns auszuziehen. I czekać na nasz dalszy los. Und auf eine weitere Entscheidung über unser Urteil zu warten, unser Schicksal zu warten. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest już egzekucja nastąpi. Wir waren der Meinung, es war uns bewusst, dass jetzt die Exekution stattfindet. Tymczasem funkcjonariusze politische Abteilung i kierownicy obozu SS mieli jakąś naradę w pokoju i po jakichś mniej więcej może nawet dwóch godzinach zaprowadzili nas do bunkra. Währenddessen hatten die Funktionäre und die Leitung des Lagers eine Beratung abgehalten, die etwa zwei Stunden dauerte und danach wurden wir in den Bunker gebracht. Zu wie viel? Bitte? Wie viele Menschen wurden da zusammen hineingebracht? W tym dniu 40, poprzednio 12. An diesem Tag 40 und vorher 12. Ja. Sie wurden in den Bunker gebracht. Wo wurden Sie hingeführt? In eine Einzelzelle oder in eine Zelle mit mehreren Leuten zusammen? W ciemnicy numer 8 siedziało nas 11 albo 12. In der Dunkelzelle Nummer 8 saßen wir zu 12, elf, zwölf, zu etwa 11-12 Personen zusammen. Ja. Hatte man Ihnen gesagt, warum Sie dorthin gekommen waren und was man Ihnen zum Vorwurf machte? To zostało odczytane na apelu. Das wurde während des Appells vorgelesen. Ja. Und zwar wurde vorgelesen, dass der Verdacht einer Widerstandsbewegung vorliege und dass deshalb Sie, jetzt habe ich nicht recht verstanden, als Verdächtige oder als Geiseln gewissermaßen oder als... jako zakładnicy, czy jako ci, którzy przygotowywali, którzy rzekomo mieli przygotowywać powstanie? Jako ci, którzy mieli przygotowywać. Als diejenigen, die den Aufstand... die Vorbereitungen zum Aufstand getroffen haben. Ale to się wszystko nie zgadzało, bo między nami byli ludzie, którzy byli w tym wieku i w tym stanie zdrowia, że absolutnie nie można ich było podejrzewać. Das stimmte aber nicht, weil unter uns solche Personen waren, die ihrem Alter nach und ihrem Gesundheitszustand nach absolut nicht imstande waren, so etwas zu tun und konnten nicht verdächtigt werden. Ja. Nun, sind Sie dann auch vernommen worden oder hat man Sie wieder entlassen oder wie ging das dann vor sich? Jak sobie przypominam, była to zdaje się sobota wieczór, piątek wieczór albo sobota wieczór. Więc ponieważ tego wieczoru nas nie rozstrzelali, wobec tego czekaliśmy do następnego rana, ale dopiero w poniedziałek przyszła tak zwana komisja, to jest politische Abteilung. Tak, das war entweder Freitag oder Samstagabend und nachdem wir also an demselben Abend nicht erschossen wurden, haben wir bis zum Morgen gewartet. Die Kommission jedoch, eine Kommission der politischen Abteilung, kam erst Montag. Aus wem bestand die Kommission? Politische Abteilung i Lagerführer był, Rapportführer. Diese Kommission bestand aus der politischen Abteilung, ein Lagerführer und Rapportführer war dabei. Ja, zawsze bym był przy wszystkich egzekucjach, bo ja z okna widziałem zawsze, kto szedł kto na 11 był zawsze? Proszę? Kto był zawsze, pan powiedział, kto on był zawsze? Lagerführer, Chef der politischen Abteilung. Sie waren immer bei der Exekution der Lagerführer, der Chef der politischen Abteilung. Ich habe das beobachtet. I funkcjonariusze politycznej. Und die Funktionäre der politischen Abteilung. Więc... Hauptschafführer Boger otworzył drzwi, otwierał drzwi cel i na to zdaje się był Hauptsturmführer, Obersturmführer, Hauptsturmführer, nie pamiętam. Schwarz zapytał się, co to za ludzie są. Ja, der Hauptschafführer Boger öffnete die Türen der Zellen und der Hauptsturmführer, glaube ich, Schwarz, fragte, was das für Menschen sind. Na to odpowiedział, że to jest wojskowa organizacja podziemna. Daraufhin antwortete er, das ist eine militärische Untergrundorganisation. Wtedy się zapytał Schwarz, czy to jest, czy byliśmy przesłuchiwani. Daraufhin fragte Schwarz, ob wir vernommen wurden. A na odpowiedź, że sprawa jest jasna i nie wymaga przesłuchań, daraufhin kam die Antwort, dass der Fall klar ist und keine Vernehmungen benötigt. Von wem die Antwort? Von? Von Boger. Von Boger, ja. Der Fall sei klar und eine Vernehmung nicht mehr nötig. Ja. I wówczas Schwarz powiedział, że jednak trzeba przesłuchać, bo z Berlina mogą zażądać wyjaśnień w sprawie Widerstandsbewegung. Schwarz sagte dann, nein, es muss doch, sie müssen doch vernommen werden, weil aus Berlin Nachfragen über die Widerstandsbewegung kommen könnten. Na to Boger oświadczył, to ja porozumie się z Berlinem i cele te pozamykano, a w jakiś dzień czy dwa dni później rozpoczęły się przesłuchiwania nas w politische Abteilung. Daraufhin sagte Boger, dann werde ich mich mit Berlin in Verbindung setzen. Die Türen der Zellen wurden verschlossen und ein paar Tage später begannen dann die Vernehmungen durch die politische Abteilung. Ja. Von wem sind Sie vernommen worden? Unterschaffierer Broch. Brot. Broch. Broch. Broch. Broch, so. Und diese Vernehmung richtete sich Broch, Broch. Broch. B-R-O-C-H. Bernhard. Richard. Richard. Otto. Otto. Charlotte. Charlotte, ja. Und diese Vernehmung hatte bei Ihnen das Ergebnis, dass Sie erklärten, ich habe nichts mit der Widerstandsbewegung zu tun. Jawohl. Ja. Worauf Sie dann nach 17 Tagen entlassen wurden? Jawohl. Und durch wen entlassen wurden? Kto pana zwolnił? Przyszła tego 11 października, przyszła właśnie tak zwana komisja do bunkra i zaczęli w cel wywoływać numery, stawiać na prawo i na lewo. An diesem bewussten 11. Oktober kam die Kommission in den Bunker und sie begannen, die Häftlinge zu bestimmen, nach links oder nach rechts zu gehen, aufzurufen und zu bestimmen. Die Kommission kam da. Ja. War der Boga auch dabei? Schwören darauf kann ich nicht, aber können ich bin Sie nicht. Überzeugt, dass ja. Das und sind Leute, die mit Ihnen zusammen verhaftet worden waren, da auch zum Erschießen bestimmt worden? Jawohl. Aus diesen 52 Häftlingen wurden 40 erschossen und 12 sind wir zur politischen Abteilung gegangen und dort hat uns der Unterscharführer Lachmann, sogenanntes Mädel bei uns, hat uns gesagt, in guter polnischer Sprache, dass, że nasze wykonanie naszych wyroków jest odroczone do dalszego zbadania naszego udziału w tym przestępstwie. Też die hat uns in polnischer Sprache gesagt, dass die Vollstreckung unserer Urteile verschoben wurde, bis Lachmann hat das gesagt, verschoben wird bis zur vollständigen Untersuchung. Bis zur vollständigen Untersuchung unserer Anteilnahme daran. Ja. I potem poszliśmy na komando z powrotem, z tym, że komandofiure, wprawdzie nie dostaliśmy znaków im Lager, ale komandofiurerzy wiedzieli, że nas nie wolno wyprowadzać za bramę. Wir gingen dann zurück auf die Arbeitskommandos und obwohl wir die Buchstaben IL nicht bekommen haben, wussten die Kommandoführer, dass wir nicht nach außerhalb des Lagers geführt werden dürfen. Ja, nun sagen Sie bitte, Sie haben eben gesagt, der Lachmann habe Ihnen gesagt, Ihr Urteil würde zunächst nicht vollstreckt. Was war das für ein Urteil? Ein Todesurteil. Ja, wer hat denn das gefällt? Nie rozumiem. A któż wydał ten wyrok? 25 września po apelu wieczornym wywołano nasze numery, ustawiono nas przed tą kapliczką raportfirera i Grabner takie oświadczenie wygłosił do całego obozu, że my za Widerstandsbewegung jesteśmy skazani na śmierć, to jest ostrzeżenie das na całego. Das war doch, ich wiederhole, am 25. September, während des Abendappells, wurden wir aufgerufen vor die Kapelle des vom Grabner, von der Kapelle des Rapportführers, und es wurde uns damals also eine Erklärung von Grabner abgegeben, dass wir wegen Widerstandsbewegung zu Tode verurteilt wurden. Jako ostrzeżenie dla wszystkich als Häftlingów. Warnung für alle Flüchtlinge. Häftlinge. Pardon. Aha. Also das war gewissermaßen eine Verfügung von dem Herrn Grabner. Więc to było znaczy pewnego rodzaju zarządzenie ze strony Grabnera. No tak, no bo Grabner był szefem politycznej Abteilung. No ja. Ale przy ogłoszeniu wyroku był Hess. Natomiast przy egzekucji już Grabnera i Hessa nie było w Oświęcimiu. Ja, im gewissen Sinne ja, weil diese Erklärung von Grabner, Grabner war Leiter der politischen Abteilung, diese Erklärung wurde von ihm abgegeben, in Gegenwart vom Kommandanten Höss. Allerdings bei der Exekution war weder Höss noch Grabner zugegen. Ja, und als damals Sie herausgelassen wurden, beziehungsweise bevor die Vernehmungen begonnen hatten, und als damals Boger gesagt hat, Vernehmung sei nicht nötig, die Sache sei klar, da hat doch auch Grabner die Vernehmungen angeordnet, oder war das jemand anders? Wtedy, w tym czasie, kiedy była rozmowa między Schwarzem a Bogerem, also, kiedy Boger powiedział, że nie potrzeba... A Schwarz, verzeihung. Ja, Schwarz, ja, ich habe ja bereits verbessert. Ja, ja, Schwarz war es gewesen. Kiedy była rozmowa między Schwarzem i Bogerem, i Boger powiedział, że sprawa jest jasna, nie potrzeba już żadnych więcej dochodzeń. Czy to zarządzenie, że jednak będzie przeprowadzone dochodzenie, czy to było przez Bogera, czy też przez Schwarza zasadniczo zapadło? Schwarz zarządził, że Schwarz trzeba zarządził. Nas przesłuchać. Ja, Schwarz hat angeordnet, dass wir vernommen Ja, also kann es sich doch um gar kein Urteil gehandelt haben. Denn wenn ein Urteil vorgelegen hätte, wäre doch erstens eine Vernehmung nicht mehr nötig gewesen und zweitens hätte doch dann nicht der Lagerführer, das war doch wohl Schwarz, anordnen können, dass erst einmal eine Vernehmung stattfinden müsste, vor dem eine Exekution vorgenommen würde. Znaczy nie mogło być mowy o jakimś wyroku, dlatego że gdyby był wyrok, to nie potrzeba by było jeszcze przeprowadzać ich dochodzenie. Wtedy nie mógłby Lager. Das war ein Lokalurteil. Lokalurteil, ja. Kann man auch sagen. Nun, sagen Sie bitte, Herr Zeuge, haben Sie einmal zugesehen vom Block 27, wie auf dem Block 11 irgendwelche Exekutionen vorgenommen worden sind? Nein, das habe ich persönlich nicht gesehen. Nein? Ich habe so gemeint, dass ich das sehen werde. Ja. Aber es ist mir nicht gelungen, Gott sei Dank. Ja. Und habe nur bei der strengsten Lagersperre habe ich nur gesehen, wer hineinging. Die SSler, die auf den 11. Block gegangen sind. Und wer war das? Na, in verschiedenen Fällen. Meistens waren das der Rapportführer, der Lagerführer, der Rapportführer, der Chef der politischen Abteilung, die Funktionäre der politischen Abteilung, also Boger, Lachmann, noch im Jahre 42 war Stark dabei, Klausen, Kaduk? Als Rapportführer musste er dabei sein. Palic? Na, der Palic selbstverständlich. Ja, die haben Sie also mit eigenen Augen hineingehen sehen in den Block 11? Ja, das habe ich gesehen. Ja. Und haben Sie dann auch irgendwie Schüsse gehört oder irgendeinen Grund zur Annahme, dass dann anschließend Erschießungen vor sich gingen? Czy słyszał pan bezpośrednio potem wystrzały, czy była jakaś inna przyczyna, że pan mógł z tego wyciągnąć wniosek, że tam mają miejsce rozstrzelanie? Ja mam oczywiście bardzo dużo obserwacji, bo to były częste wyroki. Ich habe sehr viele Beobachtungen, weil die Urteile oft gefallen sind. Ale mam trzy takie, które są może trzy wypadki, w których może więcej mam dowodów na to. Mianowicie, aber ich habe so drei Fälle, bei denen ich etwas mehr Beweise dafür habe. Bitte schön, wollen Sie uns die erzählen? 28 października 42. Am 28. Oktober 42 przyszedł transport z Lublina, około ponad 200 osób. Kam ein Transport aus Lublin, ungefähr 200, über 200 Personen. Do których dołączono wywołanych podczas apelu około 80 więźniów. Zu diesem Transport wurden noch 80 Häftlinge, die während des Appells ausgesucht wurden, zugefügt. Aumeier, Palic i SS-Mani zaprowadzili ich na 11. Block. Aumeier, Palic und die SS-Männer brachten sie auf den Block 11. Kiedy ich tam zaprowadzili, zażądali, żeby się rozebrali do naga. Als sie dorthin gebracht wurden, wurde angeordnet, dass sie sich vollständig ausziehen. Na co oni odmówili? daraufhin lehnten sie das ab. Po prostu powstał bunt w korytarzu 11. Das war einfach auf dem Korridor zu einer Art Aufstand gekommen. I wtedy zamknięto 11. Blok. Dann wurde der Block 11 zugesperrt. I po kilku godzinach, o godzinie 3 po południu, przy ścisłej Lagersperre. Und nach einigen Stunden um 3 Uhr nachmittags bei der strengsten Lagersperre szła duża, duża ekipa podoficerów SS. Ging eine große Ekipe von SS-Unteroffizieren. Tak, na 11. Blok i tam odbyła się egzekucja, a że egzekucja się odbyła, to wiem stąd, że po jakichś mniej więcej dwóch czy trzech godzinach na rolwagach wieziono stosy trupów, krew lała się po drodze, a za jednym wozem szedł häftling, jeden jedyny z odkrytą głową, z czapką w ręce, za tym wozem szedł i później go się zapytałem, dlaczego on szedł za tym wozem. Powiedział, że na tym wozie były zwiezione zwłoki jego ojca. Ja, als diese SS-Unteroffiziere da auf dem Block 11 kamen, da wurde die Exekution dort durchgeführt. Dass eine Exekution dort stattfand, weiß ich, weil nach etwa 2 bis 3 Stunden kamen Rollwagen mit Leichen. Eine Spur von Blut zog hinter diesen Rollwagen durch die Straßen. Und hinter einem Rollwagen ging ein einzelner Häftling mit der Mütze in der Hand. Ich fragte ihn später, warum er mit dem entblößten Haupt da hinging, hinter dem Rollwagen. Er antwortete mir, auf dem Rollwagen lag mein Vater. Zapytałem go wtedy, skąd wiedział. Oświadczył mi, że dostał się na 10. Blok i przez kosze umieszczone na oknach, przez takie szpary, takie drewniane takie kosze, przez te szpary widział całą egzekucję przeprowadzoną przez Palicza, Bogera i Lachmana. Ich fragte ihn, woher er das weiß, und er sagte, es gelang ihm, auf den Block 10 zu kommen, und dort auf den Fenstern durch die Ritze sah er die ganze Exekution, die von Lachmann durchgeführt wurde. Lachmann, Boger, Palicz. Die von Lachmann, Boger und Palicz durchgeführt wurde. Erzählte ihn dieser junge Mann, der da hinter dem, Leichenwagen Jan, er heißt Jan Olszyński, ja. Wohnhaft in Krynica, Pulaski Straße. Der hat Ihnen das erzählt. Und jawohl. Lachmann, Boger, wer ist dann noch dabei gewesen sein? Palicz. Und Palicz. Haben Sie den Angeklagten Boger mit dem Gewehr ab und zu mal nach Block 11 gehen sehen? Owszem, często widywałem, jak jechał na rowerze, a przed nim szedł jakiś więzień na 11. Blok. Ja, ich habe ihn oft gesehen, wie er mit dem Fahrrad auf dem Block 11 fuhr und vor ihm ein Häftling ging. Manchmal ging er auch zu Fuß. Czy miał oręż, czy nie było pytania? Czasami szedł bez tej flinty, czasami miał ją. Manchmal hatte er ein Gewehr mit, manchmal hatte es nicht. Haben Sie gesehen, dass er ein Gewehr einmal dabei hatte? Czy widział pan przynajmniej raz, że miał oręż w ręku? Ja. Ich habe gesehen. Der Angeklagte Boger hat bisher immer und immer wieder auf alle Aussagen der Zeugen erklärt, er sei nicht ein einziges Mal mit einem Gewehr durch das Lager gegangen. Sie haben ihn gesehen, Sie bleiben dabei. Ja, ich habe ihn durch die Fenster von Erkennungsdienst gesehen. Haben Sie auch den Angeklagten Stark mit einem Gewehr gesehen? Ja. Sagen Sie, wissen Sie etwas davon, wie die Mitglieder der politischen Abteilung an den Transporten, an dem Empfang der Transporte auf der Laderampe in Birkenau teilgenommen haben? Wiem, to, że nieraz nasz Kommandoführer jeździł do Birkenau. Ich weiß, dass manchmal unser Kommandoführer nach Birkenau fuhr i robił tam zdjęcia und dort Aufnahmen machte. Niektóre przeważnie wywoływał je później sam. Er hat sie meistenteils selbst entwickelt. Ale czasem można było przypadkowo zobaczyć zdjęcia. Manchmal aber konnte man zufällig die Aufnahmen sehen. Poza tym to, co się działo w Birkenau, palenie ludzi na stosach, miałem dowód tego w rękach, bo z Birkenau przysłano mi taśmę filmową, na której fotografował jeden z więźniów i którą ja z Birkenau i ja wywoływałem tę taśmę oczywiście po kryjomu. Dass die Verbrennung Menschen auf einem Scheiterhaufen in Birkenau stattfanden, weiß ich auch daraus, dass ich einmal, natürlich im Geheim, eine Aufnahmenrolle entwickelt habe. Diese Aufnahmen wurden von einem Häftling in Birkenau gemacht. Jawohl. Wo ist sie denn hingekommen, diese Aufnahmen? Da kommt dem trafiły te zdjęcia. Po wywołaniu filmu zostały wysłane na zewnątrz. Nachdem der Film entwickelt wurde, schickte man ihn nach Krakau, nach draußen. I teraz są powiększenia w Muzeum Oświęcimskim. Im Museum in Auschwitz gibt es jetzt Vergrößerungen von diesen Aufnahmen. Ja. Sagen Sie, bei der Exekution der 40 Leute, die da mit Ihnen zusammen verhaftet und später erschossen worden sind, wer hat daran teilgenommen? Kto brał udział w egzekucjach tych 40 ludzi, którzy razem z panem zostali zaresztowani? Kto brał udział? Kto brał udział w egzekucji, tego ja nie widziałem. Wer an den Exekutionen teilnahm, das habe ich ja nicht gesehen. Nein, weil Sie es mal ausgesagt haben. Sie haben gesagt, an dieser Exekution nahmen unter anderem teil auf Blatt 3523, Boger, Lachmann, Kaduk, Palic, Grabner und Höss waren an diesem Tag nicht anwesend, jedoch assistierten sie bei der Verkündung des Todesurteils am 25. September. Ja. Also damals haben Sie gesagt, es hätten teilgenommen unter anderem Boger, Lachmann und Kaduk und Palic. Heute sagen Sie, Sie wüssten es nicht. Nie, więc nieporozumienie jest, bo ja nie mogłem widzieć, kto brał udział w egzekucji. Ja mogłem wiedzieć, kto jest na 11. bloku. Ja, das ist ein Missverständnis. Ja. Ich konnte ja nicht sehen, wer dabei gewesen ist, ja, wer teilnahm. Ich wusste aber, wer auf dem Block 11 sich befindet zur, ja, Zeit der Exekution. Ja. Nun sagen Sie bitte, Ihr Erkennungsdienst war in welchem Block untergebracht? Block 26. 26. Und welcher Block lag diesem Block gegenüber? Das 20. Block. 20. Und was war das für ein Block? Das war Häftlingskrankenbau. Häftlingskrankenbau, HKB abgekürzt. Und sagen Sie, haben Sie einmal erlebt, dass da eine Flecktyphus-Epidemie stattfand? Czy przeżył pan kiedyś wypadek, że epidemia tyfusu plemistego wybuchła w tym bloku? Właśnie w sierpniu 1942 była zarządzona przez Hessa likwidacja chorych na tyfus i wtedy około 800 osób zostało wybranych. Był wtedy dr Entres, jest jacyś oficerowie SS i był oczywiście byli SDG, Kler był przy tym obecny. Wybierani byli, wsadzani na samochody ciężarowe i wywożeni z obozu. Das war eben im August 1942, ja, als vom Lagerkommandanten Höss die Liquidierung der Typhuskranken angeordnet wurde. Damals wurden etwa 800 Kranke ausgesucht. Dr. Enders nahm daran teil und noch irgendwelche andere SDGs. Claire war dabei. Ja. Ja. Diese Liquidierung, wie Sie sagen, das heißt also die Tötung der Flecktyphuskranken, war von Höss angeordnet. Więc likwidacja chorych na tyfus była zarządzona przez Hösse. Ja nie mam dowodu na to, że to Höss zarządził. Ale... Tak wiadomo było tylko, że Höss... wiadomo było, że to było zarządzenie komendanta obozu. Ja, ich habe keine Beweise dafür, ja, dass diese Entscheidung von Höss getroffen wurde. Es war bekannt im Lager, dass es auf Anordnung des Lagerkommandanten Höss geschah. Ja. Z tego przede wszystkim względu, że zagrożone było bezpieczeństwo osobiste załogi SS. Und zwar aus dem Grunde, weil die persönliche Sicherheit der SS-Männer im Lager gedroht wurde. Ja. Haben Sie auch Beobachtungen darüber gemacht, dass der Angeklagte Claire mit Phenolspritzen Menschen tötete? Więc ja z mojego okna widziałem okno naprzeciw, dokładnie naprzeciw von mojego. Meinem Zimmer aus sah ich genau das. Nicht von meinem Zimmer, sondern meinem Fenster. Vom Fenster in unserem Kommando. Vom Fenster des Kommandos, ja, das war in Block 26, ja? Widziałem, co pan powiedział? Widziałem, jak uchylone było okno. Ono było zamalowane na biało, ale było uchylone okno. Sah ich, dass ein Fenster mir gegenüber angelehnt war. Das Fenster war weiß gestrichen, aber es war etwas geöffnet. I z 21 bloku przychodził Claire na 20 blok. Und Claire kam aus dem Block 21 auf den Block 20. Czasem go widziałem, tak jak okno było uchylone, jak ubierał na siebie taki jakiś ceglasty czy różowy fartuch. Ich sah manchmal, wenn das Fenster so angelehnt war, da, wie er, Claire, so ein rosanen Gummi, rosane Gummischürze angezogen hat. Czasem biały kittel ubierał. Manchmal zog er auch einen weißen Kittel über. Okno zamykał. Dann schloss er das Fenster. I potem, w jakiś czas potem, z 28 bloku i z innych bloków HKB prowadzono w kocach nagich chorych. Und nach einer Weile führte man aus dem Block 28 und aus den anderen Blocks der HKB die Kranken nackt, nur mit Decken zugedeckt. Przez podwórze łączące 21 z 20 blokiem. Durch den Hof, der zwischen dem Block 21 und 20 lag. Oni wchodzili do 20 bloku. Sie gingen dann auf den Block 20. No a w jakiś czas potem, zależnie od ilości, zajeżdżały rolwagi i wywoziły, wyrzucano trupy. Und nach einer Weile, das hing davon ab, wie viele Personen dabei waren, kamen die Rollwagen und nahmen die Leichen mit. Ja. Und haben Sie auch gesehen, wie der Angeklagte Claire die Spritzen aufgezogen hat? Nein, das habe ich nicht gesehen. Weil Sie einmal ausgesagt haben, gegenüber dem Erkennungsdienst im Parterre des Blocks 20 auf der rechten Seite vom Eingang zog Claire einen weißen Arztkittel an, prüfte und füllte die Spritzen und machte die Vorbereitungen zur Aktion. Erst nach dieser Einleitung wurde trotz der Hitze das Fenster geschlossen. Przede wszystkim to było okno po lewej stronie, nie po prawej. Erstens war das Zimmer links und nicht rechts. Ja, ich habe Ihnen ja nur das vorgelesen, was Sie hier bei Ihrer Vernehmung Ja, panu tylko to przeczytałam, ja, co pan zezna. Tak, możliwe, że pomyliłem wtedy. Ja, jest möglich, dass ich mich damals geirrt habe. Ja. Lewa strona była, no Aber Das Sie war links, auf jeden Fall, das war links, genau gegenüber. Ja. Und Sie haben also mit Eichen auch nicht gesehen, dass Claire die Spritzen aufgezogen hat. Nie widział pan na własne oczy, jak on przygotowywał strzykawkę. Nie. Nein, das habe ich nicht gesehen. Haben Sie einmal mit Claire selbst gesprochen über diese Tätigkeit oder haben Sie da nur von Hörensagen etwas mitbekommen? Ja, z nim nigdy nie rozmawiałem. Ich habe mit ihm niemals gesprochen. Niemals gesprochen. Nein. Sie haben weiterhin ausgesagt, es gab Tage, an welchen die Zahl der Opfer von Claire 300 Personen erreichte. Wieso wissen Sie das? Z okna od siebie widziałem, jak z bramy 20 bloku wyrzucano trupy na rolwagę. Ich habe von meinem Zimmer, vom Fenster meines Zimmers aus, sah ich, wie die Leichen auf die Rollwagen geworfen wurden. Und man konnte ja sich darüber orientieren, wie viele es waren. Ob es aber nun Claire persönlich gewesen ist, der diese Spritzen ausgeteilt hat, oder ob er sich dazu irgendwelcher Häftlinge bediente, wissen Sie das? Das weiß ich. Das wissen Sie nicht. Nun, haben Sie einmal etwas darüber gehört, dass Claire im Zustand der Trunkenheit sich selbst gelobt haben soll, dass er allein 20.000 Häftlinge, wie hier steht, liquidiert habe? To opowiadał jeden Rottenführer, opowiadał u nas w komandzie, kiedy przyszedł z Birkenau po gazowaniu transportów węgierskich. Das erzählte uns ein Rottenführer, der aus Birkenau kam, nach der Vergasung von den ungarischen Juden. Ja. Opowiadał o tym, co się dzieje w Birkenau, przy selekcji. Er erzählte uns, was sich alles in Birkenau bei den Selektionen abspielt. I przy tej okazji mówił nam, że między innymi opowiadał o tym, że Claire kiedyś po pijanemu mówił, że on już sam załatwił 20 tysięcy. Und bei dieser Gelegenheit unter anderem sagte er, dass Claire selbst einmal gesagt haben sollte, dass er alleine schon 20.000 liquidiert, erledigt hatte. Haben Sie selbst etwas gesehen davon, dass der Angeklagte Schärpe Kinder getötet hat durch Spritzen? Und zwar etwa 80 Kinder aus der Gegend von Samos. Jawohl. Samos. Wiosna 43 roku, to jest jakiś Das war może Frühjahr Marzec, 1943, etwa März. Między blokiem 20 i 21 na tym takim podwórcu bawili się, przeprowadzono dzieci, takich niedorostków, takich 8, 10, 12 lat mogli mieć. Przeprowadzono te dzieci, one tam się bawili, biegali. Auf dem Hof zwischen den Blocks 20 und 21 wurden Kinder so ungefähr dieser Größe, zwischen 8 und 12 etwa, konnten sie gewesen sein, gebracht. Sie spielten dort. I potem zaczęły wchodzić te dzieci małymi grupami, wywoływano ich do 20 bloku. Dann wurden sie in kleinen Gruppen auf den Block 20 aufgerufen und gingen auch dorthin. Haben Sie das selbst gesehen? Ja. Ja. Und wer nun dort in dem Block tätig war und wer diese Kinder umgebracht hat, wissen Sie das auch? kto dawał zastrzyki fenolu, znowu nie wiem, bo ja nie mogłem być przy tym. Ja tylko widziałem Szerpego, który tam w tym bloku, przed tym do bloku wchodził i później z bloku wychodził. Wer die Phenolspritze verabreicht hat, konnte ich ja nicht sehen. Ich weiß, ich habe den Schärpe gesehen, wie er dahin ging auf den Block und ich sah ihn auch, wie er aus dem Block fortging. Ja. A potem widziałem, jak wyrzucano trupy na rollwagen. Und danach habe ich gesehen, wie die Leichen auf die Rollwagen geworfen wurden. Ja, nun steht aber wohl fest, dass der Schärpe diese ganzen Kinder nicht umgebracht und getötet hat, sondern dass er inzwischen weggelaufen ist und dass das anscheinend ein anderer weitergemacht hat. Aber mehr haben sie nicht gesehen, wie nur, dass die Kinder da ankamen und dass dann Scherbe hinging und dass er auch wieder wegging. Ja. Und dass dann die Rollwagen kamen und haben die Kinder abgeholt. Ja. Wie viele Kinder waren das ungefähr? 60, 80. 60, 80 Kinder. Eine ganze Menge. Ja. Damit möchte ich die Vernehmung des Zeugen Wojcicki, Wojcicki abbrechen für heute. Können Sie sich erinnern, dass Sie beim Erkennungsdienst einmal Bilder entwickelt hatten, die ein SS-Mann auf der Rampe von Birkenau aufgenommen hatte? Der kein SS-Mann war. Doch. Ja. Ja. Nein, ich meine Bilder, Aufnahmen eines SS-Manns von dem Ablauf einer Selektion bei der Ankunft von Transporten. Więc jak powiedziałem, widziałem niektóre zdjęcia robione przez Waltera. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich manche Aufnahmen, sehr wenige, zufälligerweise gesehen, die von Walter genommen wurden, aufgenommen wurden. Die zweite Sache, das sind die zdjęcia, które robił Häftling Szmulewski. Und das war erstens. Und zweitens habe ich Aufnahmen gesehen, die von einem Häftling namens Szmulewski gemacht wurden. Das waren die Aufnahmen, die Sie vorhin schon erwähnt haben bei Ihrer. Jawohl. Und die dritten, das waren dritten und vierten. Die dritten waren die Aufnahmen, zdjęcia robione na królikach doświadczalnych przez niejakiego doktora Kaszuba. On nie był lekarzem, ale nazywano go doktor Kaszub. Und dann drittens die Aufnahmen, die von Versuchskaninchen von einem, den man nannte Doktor Kaszuba, Kaszub gemacht wurden. I czwarte, w 1944 roku w lecie, to mógł być jakiś sierpień, bo to był straszny upał, przyjechał jak nam zapowiedział nasz komandofiurer, że to z Berlina przyjeżdża specjalnie jakiś wysłannik i należy go dobrze obsłużyć. Und dann war es einmal im Sommer 1944. Ich glaube, das war auch gut. Das war sehr heiß. Ja. Und unser Kommandoführer hat gesagt, es kommt irgendjemand, also ein Bevollmächtigter aus Berlin. Aus RSHA oder sowas. Und er muss von uns sehr gut bedient werden. Ja, das war aber so ein Mann, der nicht kam von RSHA, wie sich nachher herausstellte, sondern irgendjemand, der da die Leute getäuscht hatte. Würden Sie sich bitte diese Bilder ansehen, ob Sie die damals im Lager auch entwickelt haben? Das sind die Aufnahmen von den Selektionen wahrscheinlich ungarischer Transporte, die dem Gericht schon wiederholt vorgelegt worden waren. Do siebie podobne te i te, które ja pamiętam, więc ja nie mogę. No, tego na przykład nigdy nie widziałem. Staffan, dieses Bild zum Beispiel habe ich niemals gesehen, aber die Bilder sind die Massenbilder. die ich gesehen habe, sehr ähnlich. Aber Sie können nichts Verbindliches und Genaues sagen, ob Sie die Bilder damals entwickelt haben. Nie może pan powiedzieć, czy to są czy te, to właśnie te, te, tego nie mogę powiedzieć. Das kann ich nicht sagen, ob das gerade die Aufnahmen podobne sind, widziałem. Tak ich entwickelt habe. Die waren nicht dabei. Die waren bestimmt nicht, die kleinen. Ja. Solche habe ich nicht in der Hand gehabt. Das sind auch die Aufnahmen der Fotoalben, in denen sich die Bilder befinden, die kleinen Bilder. Nee. Ich habe da nur noch eine letzte Frage. Können Sie sich noch an Namen einzelner Häftlinge erinnern, die bei dem vorhin von Ihnen geschilderten Vorfall am 11. Oktober 1943 erschossen worden sind? Sind Ihnen dann noch Namen einzelner Häftlinge in Erinnerung? Z tej egzekucji, która miała miejsce 11 października 43. Jawohl. Also Dziama, Gilewicz, drugi Gilewicz. Gilewicz 2. Stamirowski, Lisowski, Paulony, Potocki, Kozioł Poklewski, Staruszek, adwokat Szymański, który absolutnie... Ein Greis, doktor Szymański. Ein Rechtsanwalt aus Warschau, einer der berühmtesten Rechtsanwälte in Polen. Rechtsanwalt Woźniakowski von Krakow, ebenfalls einer der besten Rechtsanwälte in Polen. Aber Sie wissen nur von diesen Häftlingen, dass sie erschossen worden sind und können nichts darüber sagen, wer im Einzelnen die Erschießung durchgeführt hat, von welchen SS-Leuten diese Häftlinge erschossen worden sind. Dabei war ich nicht. Nur habe ich die Abgangslisten später gesehen. Keine mit Fragen anderen mehr. Tagen. Herr Schalock. Herr Zeuge, Sie haben von Jan Olszynski gesprochen. Jan Olszynski, ja. Jan Olszynski hat Ihnen mitgeteilt, wer Erschießung vorgenommen hat. Jawohl. Woher wusste das Jan Olszynski? Skąd on wiedział? On obserwował. Bo on wszedł na 10. blok. Er ging auf den Block 10, auf den ersten Stock dieses Blocks. Tak. Miał prawo wejścia, bo on był w Entlassungskommando, więc jak... Er durfte reingehen, weil er zu Entlassungs... Zum Entlass... Also, Jan Olszynski hat es selbst gesehen. Er hat behauptet, es selbst gesehen zu haben von einem Blockfenster aus. Ja. Jens Olszynski twierdzi, że on sam widział. Was nie miał czym. Und das war... Im Oktober 1942. I to było w październiku? Am 28. Oktober 1942. Das Datum habe ich mir gemerkt. Das Datum wissen Sie genau. Ja, das Datum weiß ich genau. Sie wissen auch genau, wen Olszynski damals als mitwirkend bezeichnet hat. I przypomina pan sobie dokładnie, kogo wymienił wtedy? Bogera i Lachmana, tych trzech. Palicz, Boga und Lachman, diese drei. Ja, danke schön. Herr Zeuge, Sie haben neben der Exekution dieser 200 oder 200 Menschen aus, woher waren Sie wohl, die Sie eben geschildert haben, Lublin, eine zweite Massenexekution in Ihrer früheren Vernehmung geschildert. Es sollen damals 250 Häftlinge im Lager ausgesucht und auf Block 11 geführt worden sein. Vielleicht hat es verstanden. Pan wszystko zrozumiał? Oprócz tej egzekucji. Im Sommer 43. Im Sommer 1943, ja. Richtig. Das haben Sie damals auch angegeben. Und Sie haben damals gesagt, es wäre strengste Lagersperre gewesen. Sie wären vom Block 26 in den Block 27 hinübergegangen und hätten von dort aus durch eine Ritze unter der Tür hindurch beobachtet, wer damals auf Block 11 gegangen sei. Stimmt das? Ja. Erinnern Sie sich noch, wen Sie damals gesehen haben? Keine Jetzt habe ich doch schon gesagt. Nein, über ich den Vorgang. Vorhaben gemacht. Herr Direktor, über den Vorgang 1943 haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Wir haben über den Vorgang 1942 der 240 ja, Lubliner also, Häftlinge gesprochen. Um es abzukürzen, geben Sie uns Antwort, ob Sie wissen, wen Sie da von Block 27 aus gesehen haben. Kogo pan wtedy widział z bloku 27? Kogo pan widział wchodzącym na blok 11? Raport Führera Kaduka, Bogera, Raport Führer Kaduk, Boger, Lachmann. Es fällt mir schwer, heute genau mich zu erinnern, wer dabei ja, gewesen ist. Tylko dlatego tymi nazwiskami nielicznymi operuję, bo to byli ludzie, których myśmy się najwięcej bali. Przecież najwięcej się SS-mani bali Hessa, Grabnera i Bogera, tych trzech. A cóż dopiero my, Häftlinzy. Hess, Boger i kogo jeszcze? Grabner. Also ich operiere nur mit wenigen Namen, weil das Personen sind, von denen wir Häftlinge und nicht nur wir, auch die SS-Männer, die größte Angst hatten. Ja. Dass sie hatten Angst vor Hess, Boger und Grabner. War Palic auch dabei? Czy Palic też należał do tych ludzi, których się bali? Diese im Jahre 1943. Ich meine, das Palic war nicht da. War Kaduk dabei? Mir scheint, dass war dort, aber... War Stark dabei? Nein. Warum haben Sie damals angegeben, Sie wüssten mit Sicherheit, dass Stark dabei war? Ich habe das angegeben? Ja. Also mit Sicherheit hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, trotz des strengen Verbotes, dank der Abwesenheit des Chefs, schlüpfte ich in den Block 27 direkt neben uns, wo ich vom Boden aus unter anderem die in Block 11 gehenden Boger, Clausen, Stark, Palic, Kaduk, Hössler und Lachmann sah. Ja, er hat den Stark als dritten gleich genannt. Ja, aber dass er mit Gewissheit den Stark gesehen hat, ja. Schreibt er nicht, sondern er sagt nur Stark. Aus. Stark heißt es. Ja, das ist, Herr Rechtsanwalt, Sie haben insofern recht, es ist hinter dem R ein vertippter Buchstabe, der ein C sein kann, aber auch ein E sein kann. Wenn der Herr Rechtsanwalt Kaul sagt, hier es heißt Starek, dann hat er genauso recht wie Sie, der Sie sagen, es heißt Stark. Ja, es steht nämlich weiter unten nachher noch einmal Stark, sonst ist der Name Stark im ganzen Protokoll nicht drin. Gleich ja. Im nächsten Absatz wird das nämlich bestätigt. Ja. Ja. Außerdem hatte ich wiederholt. Jetzt kommen die Namen wiederholt. Palic, Stark und Boger. Mit der Flinte auf dem Weg nach Block 11 gesehen. Ja, das ist richtig. Aber ob das... Ja, kennen Sie denn einen Starek? Also Sie können jedenfalls nicht mehr heute mit Bestimmtheit sagen, beziehungsweise Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten es nicht mehr sagen, dass im Sommer 1943 bei diesen Erschießungen auch Stark dabei war. Dzisiaj nie może pan z całą, nie, z całą pewnością nie mogę tego powiedzieć. Nein, mit Bestimmtheit kann ich das nicht, nicht sagen. Mehr sagen. Tylko na początku mojego pobytu w obozie widywałem Starka. Nur am Anfang meines Aufenthaltes im Lager habe ich Stark gesehen. Ja. Herr Rechtsanwalt Eggert. Herr Zeuge, haben Sie bei Ihrer Tätigkeit auch Bilder aus dem Zigeunerlager, insbesondere Bilder von verhungerten Zigeunerkindern gesehen. Czy widział pan podczas wywolowania zdjęcia z obozu cygańskiego, szczególnie zdjęcia wygłodzonych dzieci z obozu cygańskiego? Dzieci tak. Ja, die von den Kindern, ja. Wissen Sie, wer diese Aufnahmen gemacht hat? Wie pan kto robił te zdjęcia? Nein, ich weiß nicht. Haben Sie davon auch nichts gehört? Nie słyszał pan też nic o tym. Nie, bo to tylko Esmani dawali Hoffmanowi albo Starkowi Das waren nur die SS-Männer, die dem Hoffmann oder Walter ihre Aufnahmen zur Entwicklung gegeben haben. Kann es sein, dass der hier sitzende Angeklagte Dr. Lukas diese Bilder aufgenommen hat? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Sind die Angeklagten noch gebildet, hier zu fragen oder Erklärungen abzugeben zu der Vernehmung dieses Zeugen? Wenn keine Fragen mehr gibt,